Erster Amnon, der Sohn von David, liebte Tamar. Sie war die Schwester von Absalom. Zweiter Amnon war sehr traurig wegen Tamar. Er konnte sie nicht heiraten. Das machte ihn krank. Dritter Amnon hatte einen Freund namens Jonadab. Er war der Sohn von Davids Bruder Simea. Vierter Jonadab fragte, warum bist du jeden Morgen so traurig? Amnon erzählte ihm von Tamar. Fünfter Jonadab sagte, leg dich ins Bett. Tu krank. Sagt David, Tamar soll mir Essen bringen. Sechster Amnon tat so, als ob er krank war. Er bat David, Tamar soll Kuchen backen. Siebter David schickte eine Nachricht zu Tamar. Er sagte, geh zu Amnon und koche dort. Achter Tamar ging zu Amnon. Er lag im Bett. Sie backte Kuchen vor seinen Augen. Neunter sie brachte die Kuchen. Aber er wollte nicht essen. Amnon schickte alle Leute raus. Zehnter Amnon sagte, bring das Essen in mein Zimmer. Tamar brachte die Kuchen zu ihm. Elfter sie gab ihm das Essen. Da hielt er sie fest. Er sagte, schlaf bei mir. Zwölfter sie sagte, nein, mein Bruder. Tu mir das nicht an. Das ist in Israel verboten. Dreizehnter wo soll ich mit meiner Schande hin? Sprich mit dem König über eine Hochzeit. Vierzehnter er hörte nicht auf sie. Er war stärker. Er zwang sie und schlief mit ihr. Fünfzehnter danach hasste Amnon sie sehr. Sein Hass war sehr groß. Er sagte, geh weg. Sechzehnter sie sagte, schick mich nicht weg. Das ist schlimm. Aber er hörte nicht zu. Siebzehnter er rief seinen Diener. Er sagte, bring diese Frau raus. Schließ die Tür hinter ihr. Achtzehnter Tamar trug ein langes Kleid. So kleideten sich Königstöchter. Der Diener brachte sie raus. Neunzehnter Tamar streute Asche auf ihren Kopf. Sie zerriss ihr Kleid und weinte laut. Zwanzigster Absalom fragte, war Amnon bei dir? Sei jetzt still. Tamar blieb allein in seinem Haus. Einundzwanzigster König David war sehr wütend. Aber er bestrafte Amnon nicht. Er liebte seinen Sohn. 22. Absalom sprach nicht mit Amnon. Er hasste ihn wegen der Tat an seiner Schwester Tamar. 23. Zwei Jahre später feierte Absalom ein Fest in Baal-Hazor. Er lud alle Prinzen ein. 24. Absalom ging zum König. Er sagte, ich feiere ein Fest. Bitte komm mit deinen Dienern. 25. Der König sagte, nein, mein Sohn. Wir wollen dir keine Last sein. David segnete ihn. 26. Absalom sagte, dann lass bitte Amnon mit uns gehen. Der König fragte, warum er? 27. Absalom bat David so lange, bis er ja sagte. Er feierte ein großes Fest. 28. Absalom sagte, wartet, bis Amnon betrunken ist. Wenn ich es sage, dann tötet ihn. 29. Die Diener töteten Amnon. Die anderen Prinzen bekamen Angst und flohen auf ihren Tieren. 30. David hörte eine Nachricht, Absalom hat alle Söhne des Königs getötet. Keiner lebt mehr. 31. Der König stand auf und zerriss seine Kleider. Er legte sich traurig auf den Boden. 32. Jonadab sagte, nur Amnon ist tot. Absalom wollte das schon lange tun. 33. Glaub nicht, dass alle Prinzen tot sind. Nur Amnon ist gestorben. 34. Absalom floh. Ein Wächter sah viele Leute vom Berg kommen. Er meldete es David. 35. Jonadab sagte zum König, siehst du? Die Prinzen kommen zurück. Es ist so passiert. 36. Die Prinzen kamen an und weinten laut. Auch der König und seine Diener weinten. 37. Absalom floh zu König Talmi, dem Sohn von Ammihud. Er ging nach Geschur. 38. Absalom blieb 3 Jahre in Geschur. David trauerte jeden Tag um Amnon. 39. David wollte Absalom wiedersehen. Er war nicht mehr so traurig über Amnon.